Die südkoreanischen Organisationen wie die Arbeiterdirektion des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und die Bürgersolidarität zur Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft veröffentlichten am 22. Juni jeweils eine Erklärung und einen Kommentar und äußerten sich gegen die tollkühne amerikanisch-südkoreanische gemeinsame Militärübung Ulz Freedom Guardian.